Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. 1400 Kryptowährungen gibt es schon, die vielleicht einmal in ernsthafte Konkurrenz zu Euro und Dollar treten könnten. Das ist aber nicht das Einzige, weshalb die Blockchain-Technologie in der Finanzbranche derzeit für ziemlich viel Aufruhr sorgt. Einige meinen, die Banken als Vermittler, die die Geldwirtschaft am Laufen halten, könnten bald überflüssig sein, weil deren Arbeit in Zukunft von der Blockchain erledigt werde. Ob das so kommt, ist noch völlig offen, aber die Banken nehmen das Phänomen ernst und überlegen derzeit fieberhaft, wie sie die neue Technologie nutzen könnten. Brigitte Scholtes hat sich in Frankfurt umgehört. Nahe der Mainzer Landstraße zwischen Bahnhofs- und Bankenviertel in Frankfurt ist der Main-Inkubator angesiedelt, eine Art Spielwiese der Commerzbank für die Bank der Zukunft. Der Main-Inkubator sieht nicht aus wie eine Bank, sondern eher wie ein Start-up, bis hin zum fast unvermeidlichen Billardtisch in der Küche. Achtung, spielende Kinder steht an einem der Büros, in dem Entwickler an Konzepten für die Bank der Zukunft tüfteln. Von der 6. Etage des Hauses, in dem sich der Main-Inkubator befindet, hat man einen guten Blick auf einige Frankfurter Banktürme. Sie sind das weithin sichtbare Zeichen der Macht der deutschen Geldbranche. Aber wie lange noch? Neue Technologien stellen die Arbeitsweise und die Machtposition der Banken fundamental in Frage. Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Banken oder werden die kurzerhand wegrationalisiert? Übernehmen Blockchain-Programme die Aufgabe, zwischen zwei Geschäftspartnern zu vermitteln? Das sind Fragen, die auch Michael Spitz, den Geschäftsführer des Main-Inkubators, antreiben. Von daher beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Fragestellung, wie kann die Technologie, diese Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger Technologie, wie wir es nennen, nicht nur die bestehenden Prozesse digitalisieren, sondern einfach auch verändern und verbessern, sodass wir als Finanzinstitut, aber natürlich auch unsere Kunden hiermit einen Vorteil haben. Dabei greifen sie auch auf die Ideen der kleinen Start-ups zurück. Und das sei sehr wichtig, sagt Philipp Sandner. Er leitet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management. Auf der anderen Seite gibt es aber dann doch wirklich hunderte Startups, vor allem in Berlin, die eben einfach quasi mit so einer Art Kopf-durch-die-Wand-Mentalität einfach Dinge umsetzen, auch wenn es aus Geschäftsinteresse her vollkommen unklar ist, wo die Reise für die hinführt. Noch ist auch den Banken nicht ganz klar, wozu genau sie die neuen Technologien in ihrem Geschäft einsetzen können. So forscht auch die Direktbank ING DiBa in der Nähe der Frankfurter Messe, wie sie sich Blockchain und andere Technologien zunutze machen kann. Ein großer Unterschied: heute denke man immer noch zentralisiert, etwa in der Buchhaltung. Das aber werde sich ändern, sagt Kate Pohl. Die Deutsch-Amerikanerin ist Expertin für Innovationen im Unternehmenskundengeschäft der Direktbank ING DiBa. Das ist ganz wichtig, dass man mit Partnern arbeitet, sei es Fintechs, vielleicht andere Banken, vielleicht Tech-Giants. Aber auf jeden Fall, dass man heute nicht alles von A bis Z selber kreiert. Das ist für Banken eine bedeutende Veränderung, weil sie das in der Vergangenheit kaum getan haben. Jedes Haus hatte sein eigenes System. Nun also müssen sie kooperieren, damit sie eine Chance haben, in Zukunft zu bestehen. So haben sich insgesamt 21 Banken, darunter die Commerzbank und die ING, Mutter der ING DiBa, inzwischen zur Initiative Marco Polo zusammengeschlossen, einem Pilotprojekt, in dem sie die Blockchain testen. Sie hoffen, dass so die Abwicklung eines Handelsgeschäfts für alle Beteiligten schneller und transparenter wird. Ein Beispiel für ein solches Geschäft erklärt Michael Spitz von der Commerzbank-Tochter Main Inkubator. Stellen Sie sich vor, einer unserer Kunden in Hamburg möchte Fisch importieren, aus Japan zum Beispiel. Wir haben am Container ein Sensor, der die Temperatur misst. Wir können also zu jedem Zeitpunkt feststellen, ob dieser Fisch, hoffentlich tiefgefroren, eben noch unter 0 Grad gut temperiert bis nach Hamburg kommt. Sollte es hier zu einer Störung kommen, sehen wir es schon auf dem Weg. Da das aber durchaus kritische Themen sind und auch vor allem die Daten sehr sensibel, weil Kreditausfall und ähnliches, wollen wir das natürlich von Maschine zu Maschine über die Blockchain unveränderbar abbilden. Diese Informationen kann die Bank also aktuell auf der Blockchain einsehen. Sie bemerkt frühzeitig die Störung und kann so dem Kunden schnell eine alternative Finanzierung anbieten. So könnte der Fischhändler lokal anderen Fisch einkaufen und seinen Restaurantkunden trotzdem noch beliefern. Die Banken werden also weniger als Mittler aktiv. Sie bieten bisher ja Finanzierungen an, damit ein Handelsgeschäft abgewickelt werden kann oder der Kunde etwa eine Immobilie kaufen kann. Diese Mittlerfunktion könnte in Zukunft von der Blockchain übernommen werden. Die Bank könnte dann zum Beispiel rund um den Hauskauf Geschäfte anbieten, erklärt Kate Pohl von der ING DiBa. Vielleicht nicht nur die Baufinanzierung, aber dass sie vielleicht mit dem Umzug, welche Firmen sind da die besten, was für eine Versicherung, vielleicht mit der Renovierung. Es sind viele Ideen, aber dass wir die Go-to-Place sind. Die Bank wird also eher technologischer Anbieter. Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz der Blockchain: Die Banken könnten Informationen austauschen. Ein Kreditinstitut könnte Daten über die Bonität und Vertrauenswürdigkeit eines Kunden auf einer Blockchain speichern und anderen Banken zur Verfügung stellen. Dazu müssten natürlich auch noch Fragen des Datenschutzes geklärt werden. So könnten sich vielleicht in 10 Jahren die Verbraucher größere Wünsche sofort erfüllen, wenn sie etwa in einem Geschäft einen Fernseher entdecken, den sie gern kaufen möchten, erklärt Michael Spitz vom Main-Inkubator der Commerzbank. Dass wir gleichzeitig in der Lage sind, dieser Person einen Kredit zu gewähren und in dem Moment, wo er reingeht und das Gut kauft, sofort auch einen Zahlungsplan oder einen Kreditplan zur Verfügung stellt. Das ist, wo die Technologie es den Menschen besser und einfacher macht, dass er sagt, gut, ich kann mir dieses Gut, sei es jetzt eine Uhr, ein Fernseher oder was auch immer, jetzt sofort kaufen und weiß, ich kann mir das auf Ratenzahlung oder mit dem Kredit, mit der Bonität machen. Die Kunden würden diese Veränderung wahrscheinlich kaum spüren, glaubt Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management. Die Beschäftigten in den Banken schon. Dieses sogenannte Backend oder Maschinenraum, wie auch immer man das bezeichnen würde, das wird in 5 bis 10 Jahren komplett durch eine Blockchain oder Blockchain-ähnliche Technologie dargestellt werden. Und das würde dann schon auch dazu führen, dass hinten in den Administrationsabteilungen, also Sachbearbeitung, zahlreiche Personen so nicht mehr gebraucht werden wie heute. Aber noch krasser ehrlich gesagt, dass auch ganze Geschäftsmodelle oder ganze Bereiche komplett entfallen. Tausende Jobs könnten also in den kommenden Jahren wegrationalisiert werden.